Es gibt zu viele, die ein Shit verbreiten, die es nicht begreifen. Geh einen Schritt zur Seite, weil Rap sich jetzt verändert hat und ich in diese Richtung zeige. Ich nehme meinen Stift und schreibe immer wieder die sicke Scheiße. Doch auch wenn ich meine Blickpunkt weiche, mach ich Schritt für Schritt und bleibe straight auf diesem Weg, damit ihr Hater endlich seht, das ist Mucke mit Herz. Jede Hook, jeder Vers, das kennt ihr nicht und das ändert nichts an der Tatsache, dass du nur ein Blender bist. Fast schon jämmerlich, wie wack ihr seid. Immer dann, wenn ich meine Texte schreib, hab ich so das Gefühl, ich kann den Alltag kurz vergessen. Ich hör andere Leute rappen und kann das nur belächeln. Dem Standard zu entsprechen ist für euch reine Gewohnheit. Ich bin anders als die Rapper aus dem Herz und nicht aus Bosheit. Allein der Flow zeigt dir, es Rap mehr als nur weite Jeans. Mehr als ein Ich bin dope und hab mit dem Mic gespielt. Das hier ist echt und solange ich noch Atem hab, schnapp ich mir das Mic und sag, was ich zu sagen hab. Keiner da draußen ist so ehrlich wie wir. Du machst auch Rap, doch uns ist es mehr wert als dir. Also sag mir, was ist daran so schwer zu verstehen? Ihr schreibt Texte mit dem Stift, wir mit Herz und mit Seele. Keiner da draußen ist so ehrlich wie wir. Du machst auch Rap, doch uns ist es mehr wert als dir. Also sag mir, was ist daran so schwer zu verstehen? Ihr schreibt Texte mit dem Stift, wir mit Herz und mit Seele. Es ist so traurig, dass sobald wieder die Kohle stimmt, geschrieben wird, was jeder hört und Feinde wieder Homies sind. Und egal, was ihr bezwecken wollt, lasst es einfach, vergesst es jetzt, weil Django auf dem ersten Track besser als der Rest hier rappt. Was glaubt ihr, wie ihr seid? Oder habt ihr echt gedacht, dass euch die Jogginghose und Lederjacke einfach so zum Rapper macht? Bedeutungslose Texte, da wird nicht mal drüber nachgedacht. Und warum ich das mache, ist, weil ich wirklich was zu sagen hab. Ich spitze voller Wut, voller Schmerzen in der Kehle, schreib den Text mit meinem Blut. Das ist Rap aus Herz und Seele, schreie alles aus mir raus, weil ich's einfach nicht mehr schlucken kann. Jeder Spast am Mikrofon, deutscher Rap ist Gruppenzwang. Und wenn ich seh, wie ihr zwanghaft eure Texte schreibt, wird mir klar, Deutschraps beste Zeit ist längst vorbei. Du rappst nur wegen Frauen und Geld. Sorry, du bist fehl am Platz, das Rap zurück zum Anfang. Kev und ich, wir regeln das. Keiner da draußen ist so ehrlich wie wir. Du machst auch Rap, doch uns ist es mehr wert als dir. Also sag mir, was ist daran so schwer zu verstehen? Ihr schreibt Texte mit dem Stift, wir mit Herz und mit Seele. Keiner da draußen ist so ehrlich wie wir. Du machst auch Rap, doch uns ist es mehr wert als dir. Also sag mir, was ist daran so schwer zu verstehen? Ihr schreibt Texte mit dem Stift, wir mit Herz und mit Seele.